Für nicht wenige jedoch zählen sie zu den Schreckgespenstern. Es gibt Spinner und Scharlatane, die zweifelhaften, wenn nicht schlimmeren Rat erteilen. Verdächtig oft finden wir sie unter den Hohepriestern grasierender Verschwörungskulte. Wir erinnern uns alle an jenen QAnon-Schamanen, der mit Kojotenfell und Bisonhörnern als schrecklich obskure Ikone des gewaltsamen Sturms auf das amerikanische Kapitol in Washington 2021 durch die Weltpresse ging. Auch das sind Phänomene, die aus dem Wegfall jener kirchlichen Institutionen resultieren, die den Westen über viele Jahrhunderte fest im Griff hatten. Dank des immer besseren Verständnisses unserer Evolutionsgeschichte wissen wir, es handelt sich nicht einfach um unaufgeklärte Verirrungen oder tumpen Aberglauben. Hier rumoren uralte, evolutionär erworbene Strukturen der menschlichen Psychologie, die mal mehr, mal weniger nach Befriedigung verlangen. Umso wichtiger ist es zu verstehen, was es damit auf sich hat. Schließlich tragen auch die rationalsten unter uns dieses evolutionäre Erbe in sich. Erst dann können wir sinnvoll und auf zeitgemäße Weise damit umgehen oder zumindest gefährliche Auswüchse verhindern. Nein, wir predigen hier keine neue Spiritualität. Wir plädieren für die Archäologie als Medium der Selbsterkenntnis. Dass unsere Körper darunter leiden und dass sich ihre Evolution unter gänzlich anderen Bedingungen vollzog als jenen, die unsere moderne Welt bestimmen, ist längst Allgemeinwissen. Wir bewegen uns zu wenig und unser prähistorisch verwurzelter Heißhunger auf Salziges und Fettiges macht uns das Leben im wahrsten Sinne des Wortes schwer. Die Fastfood-Industrie hat darauf ihr Mega-Imperium aufgebaut. Dass Ähnliches für unsere Psychologie gilt, diese Erkenntnis etabliert sich dagegen nur langsam. Deshalb lassen wir uns viel zu leicht mit seelischem Fastfood abspeisen, liefern uns bereitwillig digitalen Megakonzernen aus oder verfallen einem bedrohlichen Hyperkonsum. Es ist an der Zeit, endlich unsere psychologischen Altlasten zu identifizieren und einen adäquaten Umgang mit ihnen zu entwickeln. Denn in die alte Welt der Jäger und Sammler führt kein Weg zurück. Aber wir müssen deren Lebensbedingungen kennen, weil diese unsere Psyche geformt haben. Und wir müssen die massiven Veränderungen der Daseinsbedingungen verstehen, die wir als Homo sapiens seither durchgemacht haben. Die archäologische Reise zu unseren Anfängen wird damit zu einem Mittel der Emanzipation.